Russ Tolman und Quadrophonic Highway von der CD mit dem Titel New Quadrophonic Highway. Russ Tolman, vielleicht ein Singer-Songwriter, auf jeden Fall aus San Francisco, also von der Westküste. Er hatte mal eine Band in den 80er Jahren, die hieß True West. Und was ist es denn nun gewesen? War es Folk, das, was wir eben gehört haben? Oder war es das, was die US-Amerikaner oder einige US-Amerikaner als No Depression bezeichnen? Ich weiß es nicht. Und letztendlich ist es auch wurscht. Russ Tolman auf jeden Fall. Und seine neue CD, seine letzte CD, New Quadrophonic Highway. Hier ist Dan Hicks and the Hot Licks und I Don't Want Love.